Der Facebook-Chef wirkte die meiste Zeit aufgeräumt und souverän. Er machte kaum Fehler, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Selbst Pausen lehnte er ab. Er war unglaublich gut vorbereitet. Und das heißt also, wenn man ihn da gesehen hat, dann war er eher roboterhaft ja fast in seinen Antworten. Jede Antwort fing an mit Senator, Congressman, Congresswoman. Das ist Frédéric Lardidois. Er arbeitet beim amerikanischen Tech-Blog TechCrunch.com. Der 43-Jährige kommt ursprünglich aus Deutschland. Er lebt aber schon seit mehr als 20 Jahren in den USA. In den vergangenen 2 Tagen ist für den Tech-Blogger eines deutlich geworden. Nur wenige US-Politiker haben wirklich Ahnung, wie Facebook funktioniert. Daher waren die Momente selten, wo Mark Zuckerberg tatsächlich einmal schlucken musste. Beispiel: Senator John Kennedy. O-Ton: Ihre Geschäftsbedingungen sind nervig. Your user agreement sucks. Das war jetzt natürlich genau auf den Punkt gebracht. Alle haben gelacht, was nicht so oft vorkam während der ganzen Veranstaltung. Die meiste Zeit konnte sich Zuckerberg zurücklehnen. Bei Fragen, die ans Eingemachte gingen, verwies er einfach auf eine spätere Antwort durch sein Team. Ich glaube, die meisten CEOs im Silicon Valley haben erstmal aufgeatmet. Ich glaube, die wissen, dass sie da glimpflich vorbeigekommen sind, weil Zuckerberg die Fragen recht souverän beantwortet hat. Und die Fragen alle sehr auf Facebook abgezielt haben und weniger auf die ganzen anderen Firmen im Silicon Valley, die Googles und alle anderen Firmen, die Daten sammeln. Das sind ja fast alle und viele von denen sind Firmen, von denen man nie was hört. Diese Erleichterung durfte durch die gesamte Tech-Branche gehen. Vor allem Startups wollen schnell wachsen. Dazu müssen sie leicht an Nutzerdaten herankommen. Auflagen würden da eher schaden. Ich glaube, dadurch, dass viele der Senatoren und auch viele der Mitglieder im Haus nicht wirklich verstanden haben oder verstehen, was das Problem ist, das hat man ja bei den Fragen oft gemerkt, dass es da gibt es keine neuen Gesetze nur wegen dieser Veranstaltung jetzt. Das hat ihnen, den Senatoren und Leuten im Kongress, eine Chance gegeben, sich zu profilieren. Und viel Weiteres wird da nicht rauskommen, glaube ich. Der Tech-Journalist vermutet, dass Facebook und das ganze Silicon Valley mit einem blauen Auge davongekommen sind.